aus. Wieso denn? Mann, ist der ein Arschloch. Wenn es dir nicht gefällt, dann singe ich eben was anderes. Ich hätte da sogar schon eine Idee. Ehrlich, was denn für ihr? Sag mal, singt ihr auch immer Geh zu Hause, alte Scheiße? Nicht immer, aber immer öfter. Würde ich das sofort spielen? Muss ich aber erstmal den richtigen Klang hierfür finden. Stell einfach irgendwas ein, lass es plimpern und sing da drüber. Weißt du echt, sowas hier zum Beispiel? Jo, Leute. Geh zu Hause, alte Scheiße. Das kenne ich doch, das heißt was anderes. Geh zu Hause, alte Scheiße. Geh zu Hause. Geh zu Hause, du alte Scheiße. Du alte Scheiße. Geh zu Hause, du alte Scheiße. 10 nackte Dösen. Und 10 nackte Friseusen. Und dann die Mussolini. Und jetzt den Adolf Hitler. Geh zu Hause, alte Scheiße. Und jetzt den Bin Laden. Geh zu Hause, alte Scheiße. Und jetzt den Mussolini. Geh zu Hause, alte Scheiße. Und jetzt den Bin Laden. Geh zu Hause, alte Scheiße. Hey Leute, lass mich mal kurz stören. Was los? Hallo, ich bin der Uwe. Hört mal bitte kurz auf. Warte mal, ich muss mal hier... Hey Leute, ich finde es total spitzenmäßig, was ihr hier macht. Gut, finden wir uns selber. Was noch? Ich habe da ein total super Angebot für euch. Na warte, willst du mitspielen oder was? Nein. Wolltest du jetzt vorsingen oder was? Etwas rein Geschäftliches. Was Geschäftliches? Ja. Wie, hast du einen Laden? Ich bin mein Laden. Ich bin Agent. Aha. Doch nicht einfach so ein Agententyp, der Musiker rekrutiert. Genau. Sag mal, das darf doch wohl nicht wahr sein. Jetzt sag nicht, du willst uns hier einen Plattenvertrag verpuppen. So würde ich das nicht sagen, aber es geht schon in die Richtung. Sag mal, bin ich hier ein Angestellter der Musikindustrie? Ich würde mal sagen, Unterhaltungsindustrie. Ach, Unterhaltungsindustrie. Genau. Klingt ja nicht schlecht. Ja, aber in welche Richtung? Kommt der Olof an? Ich sage nur, total spitzenmäßige Truppenunterhaltung. Was? Wie bitte? Das wollen die wahr sein, Truppenunterhaltung? Genau. Ah, das ist ja interessant. Wieso, was interessiert mich, worüber sich die Truppen unterhalten? Du bist ja echt totaler Fan von meinen Kriegsliedern, total, oder? Total. Wieso, was hast du denn für Kriegslieder gespielt? Na, da musst du mal ein bisschen genauer hinhören. Hast du da gehört? Hier zu Hause, alte Scheiße zum Beispiel. Ja, aber, so sieht das aus. Aber findest du das nicht ein bisschen problematisch? Wieso denn? Naja, wieso wohl? Hast du ja Probleme mit meiner Musik? Wieso überhaupt deine hey, Musik? Hey, kommt Jungs, jetzt streitet euch nicht. Kriegslieder, was soll denn der ganze Scheiß Lieber überhaupt? Wir befinden uns im Krieg. Ja, na und? Sind denn Jungs. Kriegszeiten? Kuschelrock-Zeiten? Keine Ahnung. So nicht so genau. Wie kommst du denn auf Kuschelrock? Ich bin einer, dessen Herz bei Kuschelrock höher schlägt. Jut. So, naja, hast du ja nie erzählt. Nee? Kuschelrock passt doch einfach nicht zum sich gegenseitig die Birne wegschießen. Das ist doch klar. Sondern? Naja. Heimatlieder. Genau. Genau. Heimatlieder haben wir gerade gesungen, oder? Genau. Ja, aber jetzt erzähl doch mal, was hast du konkret für ein Angebot für uns von wegen Truppenunterhaltung? Also, das ist eine ganz heiße Sache. Ich nenne dich einfach mal ein paar Feature. Genau darum bitte. Du, ihr kommt total viel rum. Ah, ja. Aha, man reißt also viel. Naja. Ihr seid mit total spitzenmäßigen Leuten zusammen die ganze Zeit. Naja, das sind wir allerdings sonst... Oh. Stimmt, ist insofern kein so gewichtiges Argument. Ihr verdient einfach total spitzenmäßig. Jetzt ernsthaft, ach, ja? Ach, nein, ist doch nichts zu sagen. Was mich interessieren würde...